Norbert Bormann, Warum rechts? Vom Wagnis, rechts zu sein. Eine Streitschrift. Handlungsstrategien. Der Rechte lebt im Ghetto. Er stigmatisiert. Vor dem Umgang mit ihm wird strengstens gewarnt. Seine Berührung ist ansteckend. Der Rechte ist gelebter Tabubruch. Die Behandlung, die ihm in der linken Diskursgesellschaft widerfährt, schwankt zwischen Totschweigen, Verleumdung und Einschüchterung durch die Staatsanwaltschaft. Gleichwohl, wenn der Rechte wirken will, muss er die Ghetto-Mauern, hinter die man ihn verbannt hat, durchbrechen. Es wäre eine Katastrophe für Europa, wenn er als einzige Alternative zum heute herrschenden Amerikanismus nur noch den Islamismus gäbe. Aber nicht nur der Rechte befindet sich in einem ihm aufgezwungenen Ghetto. Die Linke sitzt ebenfalls in einem Ghetto, wenngleich in einem freiwilligen, geistigen, in das sie das Volk nicht zuletzt dank ihres medialen Einflusses mit hineingetrieben hat. Alle sind stramm gegen rechts, aber keiner weiß so genau, was Rechtssein eigentlich bedeutet. Ein Tabu ist schließlich dazu da, um einzuschüchtern, nicht um aufzuklären. Der erste einflussreiche bundesdeutsche Intellektuelle aus der Generation der 68er, der es öffentlich wagt, sich frank und frei als Rechter zu outen, war Botho Strauß. Es gab Aufregung, linken Alarmismus, aber die Ghettomauer blieb bestehen. Der Erfolg von Strauß bestand darin, dass er vom meistgespielten deutschen Gegenwartsdramatiker zu einem wenig gespielten wurde. Der Kampf gegen rechts, mittlerweile erste Bürgerpflicht, wurde durch Strauß' Bekenntnis nicht gebremst, sondern ihm und allen Zusehenden wurde deutlich gemacht, wer Karriere machen will, muss Flagge zeigen. Rechts ist das Urböse, das Verworfene, die negative Versuchung, die große Bedrohung. Deshalb Strafe, Ausgrenzung, Verleumdung. Doch der nicht von linker Zeitgeisthysterie benebelte weiß, nicht der Rechte ist kriminell, sondern die Situation, in der er lebt. Wenn es dem Rechten gelingt, sein Ghetto zu verlassen, befreit er damit zugleich das Volk aus dessen auferlegter Unmündigkeit. Doch wie kann er es erreichen, die Masse mit der Wirklichkeit zu infizieren? Wie kann er das Volk, das er und nur er erhalten möchte, darüber aufklären, was rechts und links heute, jenseits aller Phrasologie, tatsächlich bedeutet? Immerhin besteht in dieser Gesellschaft ein eklatanter Widerspruch zwischen dem, was sie vorgibt zu sein, und dem, was sie wirklich ist. Sie ist keineswegs frei, friedlich, fortschrittlich, pluralistisch und aufgeklärt, wie täglich in die Welt posaunt wird. Nahezu alle großen Denker der Vergangenheit, ob Platon, Shakespeare, Kant, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, selbst Marx, bekämen, würden sie ihre Werke heute publizieren, zumindest wegen Teilen davon, Schwierigkeiten mit der Staatsanwaltschaft. Selbst das Wort Gottes würde mit einem Teilverbot belegt werden. Die Hinterfrager von 1968 haben ein Reich der Frage- und Wahrnehmungsverbote errichtet. Lässt sich unter diesen Umständen der linke Zeitgeist überhaupt noch erfolgreich torpedieren und eine Gegenrevolution vorbereiten? Oder sitzt das Zwangskorsett der politischen Korrektheit bereits zu fest, genauso wie die allgemeine Apathie schon zu groß ist? Hat der Rechte mit seinem Bekenntnis zur Form, zur Verortung, zur lebendigen Fehlgestalt, zur Überzeitlichkeit, zur Wahrnehmung der ganzen Wirklichkeit noch eine Einflussmöglichkeit in einer Gesellschaft, die scheinbar unrettbar auf Formverfall, Entortung, Gleichschaltung, Kurzzeitdenken und Selbstlüge programmiert ist? Gibt es Ansätze, die für eine Gegenrevolution, eine konservative Revolution sprechen, also eine Revolution, die nicht nur radikal verändern will, sondern gleichzeitig den Menschen wieder einbinden will in die zeitlosen Gesetze des Lebens und die Dinge schaffen will, deren Erhaltung sich lohnt? Was spricht dafür? Erstens, der Nachwuchs geht den Linken zusehends verloren. Kein Wunder, wenn die nachfolgenden Generationen doch mit dem Problem konfrontiert, die ihnen nicht zuletzt die herrschende Kaste der 68er und ihren Eleven aufgehalst haben. Deren Gebaren aus Selbstgefälligkeit und Unfähigkeit stößt ab. Die 68er werden zusehends als das erkannt, was sie sind, als objektiver Feind, der Jugend ihre Lebenschancen raubt. Anders als 1968 ist die kommende Jugend nicht mehr automatisch links, ebenso wenig die Jugendkultur. Gerade der Reiz des Verbotenen macht rechte Jugendkultur aufregend und die offiziös Linke so langweilig. Zweitens, alles Linke ist bereits heute unerträglich abgestanden. Alle Verjüngerungskuren und Neubelebungsversuche des Revolutionspathos von 1968 sind fehlgeschlagen. Mag sich die Linke noch so sehr anstrengen, die Realität lässt sich nicht mehr übertünchen. Der Linken fehlt längst jegliches Provokationspotenzial. Auch die umhätschelte revolutionäre Antifa ist nur noch Wachhund der politischen Korrektheit. Regelverletzer und Rebellen kommen heute ausschließlich von rechts. Links hingegen ist, wo das Establishment sitzt. Tabubrüche verursachen aber bei der Jugend Bewunderung, gerade dort, wo sie Missstände aufdecken und ins Schwarze zielen. August Bebel äußerte treffend, es ist bereits eine revolutionäre Tat, zu sagen, was ist. Drittens, die Linke kann nicht mehr, was sie lange Zeit so gerne tat, entlarven. Dazu ist sie längst zu saturiert. Das Einzige, was sie noch vermag, ist zu denunzieren, zu unterdrücken und Denkverbote zu verhängen. Das aber sind vornehmlich Attribute einer bereits sklerotischen Macht. Viertens, bei der jüngeren Generation macht sich sowohl ein Überdruss an der Pflichtübung Vergangenheitsbewältigung bemerkbar, als auch ein Interesse an einem neuen Patriotismus. Das Meer von Schwarz-Rot-Gold, in das das Land bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 erstmals eintauchte, wäre in den ersten Jahrzehnten nach 1968 kaum denkbar gewesen. Fünftens, das Jahr 1989 bedeutete global betrachtet eine Schwächung für die Linke und führte in vielen europäischen Nationen zu einer Stärkung der Rechten bzw. zu deren Neugründung. Die Erschütterungen und Umorientierungen, die das Wendejahr auslöste, werden sich vielleicht auch erst noch in Zukunft in aller Deutlichkeit bemerkbar machen. Sechstens, gleichzeitig wächst der Überdruss an unserer Demokratie. Immer mehr Menschen verspüren eine Entfremdung gegenüber Politik und Medien. Sie haben das Gefühl, dass ihre Erfahrungen und Probleme von den Repräsentanten des politisch-medialen Komplexes gar nicht gesehen bzw. willentlich ausgeblendet werden. Bereits mehr als die Hälfte der Bundesbürger sind unzufrieden mit der real existierenden Demokratie. Über 80% glauben sogar, dass die herrschende Politikerkaste auf die Interessen des Volkes keinerlei Rücksicht nehmen. Eine Folge davon ist, dass den sogenannten Volksparteien die Mitglieder davonlaufen, beziehungsweise immer weniger junge Menschen bereit sind, einer etablierten Partei beizutreten. Das erzeugt eine Vakuumsituation. Siebtens, bisher gelang es dem politischen medialen Komplex in der BRD immer noch, jede rechte Kraft zu zerschlagen, indem bewusst nicht mehr zwischen rechts, rechtsradikal und rechtsextrem unterschieden wurde, beziehungsweise diese Begriffe inhaltlich nie eine präzise Festlegung erfahren haben. So konnte jeder Rechte vom Establishment schlagartig zum bösartigen neonazistischen Blutsäufer stigmatisiert werden. Doch jedes Spiel findet einmal sein Ende, zumal die BRD diesbezüglich längst einen Sonderweg geht. Überall in Europa erstarken die Rechtsparteien und in den meisten Ländern sind sie parlamentarisch vertreten. Je rapider das Ansehen der etablierten Parteien in der BRD sinkt und je weniger sich der Bürger vom politisch-medialen Komplex vertreten fühlt, desto mehr steigt auch in der BRD die Möglichkeit, dass sich eine einflussreiche, rechte Partei bildet, der es gelingt, die linken Denkverbote zu durchbrechen und dadurch einen unverstellten Blick auf die Wirklichkeit zu erzwingen. Achtens, der Kampf gegen rechts schlafft, trotz staatlicher Großförderung seit Jahren ab. Das gilt selbst gegenüber der rechtsradikalen NPD. Als zum Beispiel im November 2006 die NPD in Berlin ihren Bundesparteitag abhielt, riefen Politik und Medien zu einer Großdemonstration auf. Es sollte wieder einmal Flagge gezeigt werden. Doch das Volk winkte ab. Lediglich 400 Demonstranten rückten an und diese setzten sich aus den Spitzenkräften der Berliner SPD, der Linken, damals noch PDS, CDU, FDP und den Grünen zusammen, ergänzt von dem üblichen revolutionären Antifa-Tross, eine für diesen Staat mittlerweile bezeichnende Allianz. Neuntens, die Linke ist zunehmend ratlos. Sie sitzt zwar an der Macht, aber es gibt keine linke Theorie und keine linken Theoretiker mehr. Der Geist hat sie verlassen. Auf die drängenden Probleme unserer Zeit hat sie keine wirkmächtigen Antworten. Ihre Hauptmethode, Probleme zu lösen, besteht in deren Verdrängung, da die eigentlichen Lösungen politisch unkorrekt ausfallen würden. Die Linke hatte schon immer ein schwieriges Verhältnis zur Wirklichkeit, doch die immer rigider von ihr verhängten Wahrnehmungsverbote machen es der Linken zunehmend schwerer, sich der Realität zu stellen, ganz im Gegensatz zur tabufreien Rechten. Zehntens, neue Medien, wie zum Beispiel das Weltnetz, Englisch für Internet, torpedieren die mediale Gleichschaltung. dass der Tabubrecher Sarrazin mitsamt seinem Buch Deutschland schafft sich ab nicht einfach in der Versenkung verschwand bzw. in bewährter Machart vom politisch-medialen Komplex niedergeknüppelt werden konnte, lag am Netz. Auf die zunächst geplante Abservierung Sarrazins hagelte es dort massenweise wütende Proteste, die bei den Herrschenden eine Irritation bis dato unbekannten Ausmaßes auslöste. Nicht zuletzt der Begründer der Netzwerkplattform WikiLeaks, Julian Assange, hat gezeigt, dass das Weltnetz zunehmend zu einer Macht wird. Eine Weltmacht, die unabhängiger und inhaltlich weit pluralistischer ist als die klassischen Medien. Gerade für die nachwachsende Generation wird es immer selbstverständlicher, sich jenseits linker Vorgaben zu informieren. Längst ist es unter Jugendlichen üblich, sich ihr eigenes Musikprogramm, auch mit unerwünschter Musik, zusammenzustellen. Dadurch wächst ihre Unabhängigkeit gegenüber den zumeist stramm links ausgerichteten Jugendsendungen des staatlichen Rundfunks. Zunehmend hört und sieht die Jugend anders als erwünscht. 11. Auch wenn es noch als Pfui gilt, rechts zu sein. Die Menschen, das belegt die Geschichte überdeutlich, können sehr schnell ihre Meinung ändern. Besonders dann, wenn die Herrschenden sich als unfähig erweisen, anstehende Probleme zu lösen. Vorboten einer Tendenzwende sind da. Man denke nur an Thilo Sarrazin, Kirsten Heisig, Udo Ulfkotte. Deutlich wächst beim Volk ein Misstrauen gegenüber den Problemlösungsmodellen des politisch-medialen Establishments. Nicht zuletzt deshalb, weil viele Probleme, zum Beispiel Multikulti, erst durch dessen falsches Handeln entstanden sind. Um mit einem Wort Albert Einstein zu sprechen, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Auf die Politik übertragen bedeutet das ein Wechsel von links nach rechts. 12. Das absehbare Scheitern von Multikulti wird links weiter schwächen und rechts stärken. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Gerade die Jugend wird voller Zorn registrieren, was ihnen linke Einfalt und kapitalistische Raffgier diesbezüglich eingebrockt haben. 13. In den nächsten Jahrzehnten dürfte sich sowohl die Zahl der Krisen als auch deren dramatische Zuspitzungen deutlich erhöhen. Zum Beispiel Terror, Vergreisung der alteingesessenen Bevölkerung, Massenmigration nicht integrierbarer Völkerschaften, Zerstörung oder Schwächung der Volkswirtschaften, Umweltkatastrophen. Ein Kollaps ist nicht ausgeschlossen. Gleichzeitig wird damit die totale Unfähigkeit der herrschenden politischen Klasse offenbar. 14. Wenn die Not am größten ist, pflanzen sich aufrührerische Ideen wie im Funkenflug fort, finden sich überall Mutige, die den Angriff auf die eben noch uneinnehmbaren Bastionen wagen. Die aufstrebenden, rechten Vitalkräfte können zur Zerstörung der altersschwachen linken Herrschaft führen. 15. Rechts heißt heute nicht Krieg. Es geht um keine Eroberungszüge, sondern um Katastrophenvermeidung. Rechte betreiben keine Weltinnenpolitik wie die Linken, sind antiimperialistisch und innerhalb der eigenen Nation versuchen sie, dem Bürgerkrieg, Multikulti, die Grundlage zu entziehen. 16. Der Ekel wird siegen. Gerade die wertvollsten Teile der nachfolgenden Generation werden abgestoßen von dem herrschenden linkskapitalistischen System, dessen Wertezentrum aus Profit, Konsens, privaten Lüstchen, dem Herabziehen des Heiligen und der Egalität der Gosse besteht. Auch die verbliebene Moral, mit welcher der omnipräsente Trash in regelmäßigen Abständen unterbrochen wird und die selbstverständlich Vergangenheitsbewältigung heißt, wird kaum achtungsfördernd sein. Der Ekel gehört zur Würde des Rechten. All das spräche für einen Neuanfang. Doch es gehört nicht zur Aufgabe der Rechten, sich Illusionen zu machen. Etliches spricht auch gegen einen Aufstieg der Rechten. 1. Der Kampf gegen Rechts könnte vollkommen aus dem Ruder laufen. Pogromstimmung, Aufhebung der Rechtsgleichheit oder Hysterie gegen Rechts sind bereits heute an der Tagesordnung. Seit Jahrzehnten ist Rechts böse. Das muss nicht mehr groß hinterfragt werden. Vernunfteinwände werden bereits als anstößig empfunden. In Zukunft könnte bereits jede abweichende Meinung, jede leiseste Kritik an der herrschenden politischen Korrektheit mit Strafverfolgung geahndet werden. Ohnehin erfährt der erst 1960 in das Strafgesetzbuch aufgenommene Tatbestand der Volksverhetzung eine fortlaufende Verschärfung. Gerade in einer Gesellschaft, die unter anderem von Instinktverlust und Entwurzelung geprägt ist, könnte sich der Kampf gegen Rechts leicht zu einem neuen Hexenwahn, was er partiell ohnehin schon ist, auswachsen. Dieser Wahn könnte von einigen Gruppierungen durchaus planmäßig angefeuert werden, da der Kampf gegen Rechts von den wirklichen Problemen unserer Gesellschaft ablenken soll. Darüber hinaus können im erwünschten Kampf gegen rechts, und das weitgehend ungestraft, all diejenigen ihren Mut kühlen, die keinen haben. So etwas lockt, zumal dann, wenn auch noch Honorierungen dafür erfolgen. Zweitens, jeder Erfolg der Rechten wird planmäßig zersetzt. Spitzel werden eingesetzt, Personen aufgekauft, Kontokündigungen vorgenommen. Rechte werden öffentlich kriminalisiert. So äußerte 2006 der SPD-Generalsekretär Hubertus Heil zum Einzug der NPD in das Schweriner Landesparlament: Rechtsradikale Verbrecher gehören nicht in den Landtag, sondern vor Gericht. Jede sachliche Auseinandersetzung soll unterbleiben, ebenso jeder mitmenschliche Umgang. Wer einem Rechten nur die Hand gibt, sitzt bereits selbst auf der Anklagebank. Das alles zermürbt viele Rechte und schreckt unentschlossen und zaghafte ab. Fast jeder erfolgreiche rechte Anlauf wurde durch diese Methode, bisher, wieder zunichte gemacht. Oder der Anlauf findet erst gar nicht statt. Obgleich nach dem Erfolg von Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab, die Voraussetzungen für die Gründung einer gemäßigten rechten Partei ideal erschienen, fand sie nicht statt. Der Grund lag nicht zuletzt darin, dass dazu das geeignete Personal fehlt. Das jahrzehntelange Einschlagen auf alles, was rechts ist oder rechts sein könnte, hat verhindert, dass rechte Führungskräfte nachwuchsen. Drittens, das System des Totschweigens funktioniert weiterhin, auch und gerade dann, wenn die Rechten mit den besseren Argumenten auftrumpfen können. Schließlich fürchten die heute Herrschenden die Rechten nicht nur, weil sie diese für böse halten, sondern weil diese das für unmündig erklärte Volk verführen könnten, nicht zuletzt durch das Aussprechen von Wahrheiten. Die Hauptzensur erfolgt weniger durch das direkte Verbot als vielmehr durch das Totschweigen. Das geht im telegrafischen Zeitalter weit leichter als in jedem anderen, denn was im Fernsehen gezeigt wird, das ist auch wahr. Thomas Mollner äußerte: Wenn man sich unter Zensur nicht einen fleißigen Beamten vorstellt, der mit dem Rotstift dicke Bände durchgeht, sondern die Technik, mit der eine Seite verhindert, dass die andere zu Wort kommt, dann kann nur unterstrichen werden, dass in der modernen Demokratie die Zensur ihren Höhepunkt erreicht hat. Der größte Erfolg der neuen Zensur ist jedoch, das Publikum überzeugt zu haben, dass es keine Zensur mehr gibt. Wenn Rechte erwähnt werden, dann ausschließlich, um sie öffentlich anzuprangern. Aber selbst hierbei herrscht die Zensur des Verschweigens vor. Rechte müssen öffentlich angeklagt werden, sie dürfen dazu aber nicht öffentlich Stellung beziehen. Dem Rechten wird in unserer Streitkultur bereits das Wort entzogen, bevor er den Mund aufmacht. Viertens, gegen rechts besteht eine derart gesteuerte Hysterie, dass kaum noch einer wagt, sich mit rechten Auffassungen auseinanderzusetzen. Alle sind dagegen, doch keiner weiß warum. Rechts ist eben das Böse schlechthin. Dieses Wissen reicht. Der täglich eingeimpfte Antifa-Wahn rekrutiert permanent neue Hexenjäger bzw. Nazijäger. Fast niemand, der auch nur das Geringste zu verlieren hat, wagt es, recht zu sein. Recht zu sein heißt, vogelfrei zu sein. Schon heute läuft die umfassende Stigmatisierung Rechter auf Hochtouren. Wer sich zur NPD bekennt, darf ausgeschlossen werden, auch aus dem Sportverein, dem Männerchor, der Gewerkschaft. Es muss abschreckend sein, bei der NPD mitzumachen. Derartige Auffassungen sind beileibe keine Ausnahme. Man darf auch nicht annehmen, dass unter dieser Stigmatisierung nur NPD-Mitglieder oder deren Sympathisanten fallen. Schließlich lautet die Parole Kampf gegen rechts. Jeder potenzielle Abweichler gegen die Vorgabe der politischen Korrektheit soll bereits im Vorfeld eingeschüchtert werden. Fünftens, obgleich die BRD stets betont, ein Rechtsstaat zu sein, sei daran erinnert, dass letztlich nicht Normen oder Paragraphen herrschen, sondern einzelne Menschen oder Gruppen vereinigter Menschen über andere Menschen. Dies gilt für die innerstaatliche Rechtssatzung ebenso wie für die völkerrechtliche. Die Durchsetzung realer Herrschaftsinteressen erweist sich im Regelfall als stärker als die bindende Wirkung normativer Systeme. Wo politische Interessen mit auf dem Spiel stehen, haben Richter und Staatsanwälte zu allen Zeiten mit makelloser Gesinnung geglänzt. Außerdem werden Gesetze stets politischen Vorgaben angepasst. Konkret bedeutet das, sobald auch nur der geringste Verdacht besteht, dass bei einem geltenden Rechtsverstoß auch ein Verstoß gegen die politische Korrektheit vorliegt, einer bewusst politischen Zielrichtung bedarf es nicht einmal, werden härtere Strafen ausgesprochen. Deutsche sind zudem grundsätzlich im Nachteil gegenüber Ausländern. Gegen bekennende Rechte vorzugehen ist immer legitim. Gesetze, bestehende Rechtsverhältnisse können hier bei Bedarf aufgehoben werden. Sechstens, die besten Ideen, die härteste Gesinnung nützen wenig, wenn man nicht über das nötige Geld und die nötige Infrastruktur verfügt, diese zu verbreiten. Rechten steht keines von beiden zur Verfügung, im Gegensatz zur Linken und ihren bürgerlichen Satrapen. SPD, FDP, die Grünen, die Linke und die Union werden von Gruppen getragen, die Medien, Verwaltung und Wirtschaft durchdrungen haben. Der Rechte hingegen ist auf sich allein gestellt. 7. Von der Wiege bis zur Bahre wird der Mensch heute einem medialen Einheitsbrei ausgesetzt. Dieser Einheitsbrei ist ebenso stramm antirechts wie stramm links oder nur noch Gosse. Diese mit Abstand größte Massengleichschaltung in der Menschheitsgeschichte kann auch nicht allein durch das Netz, das zudem durch Polizei und Antifa weitgehend kontrolliert werden könnte, aufgebrochen werden. Der Widerstand ist heute schwerer zu haben. Der Konformismus ist intelligent, facettenreich, heimtückischer und gefräßiger als vor dem, was gut gemeinte gemeiner als der offene Blödsinn, gegen den man früher Opposition und Abkehr zeigte. 8. Eine zahlenmäßig immer spärlichere Jugend vermag sich keine Stimme mehr zu verschaffen. Sie droht im Greisenchor unterzugehen, ebenso wie in der medialen Gleichschaltung. Rebellion wird dann nur noch medial inszeniert und Revolution verkommt zum Markenartikel und Spaßprogramm. Die Kraft für eine wirkliche Revolution, also eine Revolution von rechts, fehlt einer solchen Jugend. 9. Obgleich die Linke ihre Versprechen nie einhält und langfristig immer scheitert, bleibt sie dennoch verführerisch, weil sie allein verspricht und die Ressentiments zu bedienen weiß. Darüber hinaus ist die Masse weiterhin im Bann der Kulturindustrie der linkskapitalistischen USA gefangen. Gerade deren Inhaltslehre, deren Leitkultur, deren Ablenkungscharakter machen abhängig und wirklichkeitsträge. Da bleibt für rechte Härte kein Platz. Form und Realismus sind dann unerwünscht. 10. Der Rechte ist Beobachter. Die sichtbare Welt ist für ihn Bedeutungsträger. Gerade deshalb ist es für ihn wichtig, seiner Weltanschauung sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Nach 1945 wurden aber nicht nur all die Fahnen und Symbole verboten, die einen unmittelbaren Bezug zum NS-System besaßen, sondern auch jeder Versuch einer bewusst sichtbaren Weltanschauung wurde diskreditiert. Damit ging der Rechten ihre Suggestionskraft weitgehend verloren. 11. Die Dekadenz der Gesellschaft schreitet unaufhaltsam fort. Was zählt, ist allein die eigene, kleine Existenz. Der Hedonismus wird zur allgemeinen Lebensnorm. Eine kurzsichtige Schlauheit, verbunden mit einer Feigheit vor den Herausforderungen des Lebens, dominiert. Es existiert noch das Bewusstsein einer schweren Krise, aber vielleicht nicht mehr der Wille, ihre Ursachen zu erkennen und entsprechend zu handeln. Arnold Gehlen hatte Dekadenz definiert als die Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit eines Volkes, die sachlich akuten Aufgaben zu sehen und deren Gesetze in sich rational, zweckhaft und systematisch zur Geltung zu bringen, es auch unter bewusste Opferung von Werten, deren Festhaltung mit der Aufgabe sachlich unerträglich wäre. Dies ist der Weg zur Größe. Diese Größe fehlt heute gänzlich. Sinnbildlich gesprochen befinden wir uns in folgender Situation. Der todkranke Patient setzt alle ihm noch verbliebenen Kräfte dazu ein, die ihn rettende Arznei abzuwehren. 12. Die biologische Umschichtung der Bevölkerung schreitet unaufhaltsam weiter fort. Die Neubürger wählen aber links und nicht rechts. Nicht unbedingt, weil sie links sind, sondern weil ihnen linke Parteien am meisten versprechen. Dieser Erfolg animiert die Linken, die Einwanderungstore weiter zu öffnen. Es kommt zu einem Schneeballeffekt, unter dem die genuin deutsche Bevölkerung begraben zu werden droht. 13. Der Leitbildwechsel, der dringend Not täte, mag nicht stattfinden, da das BRD-System zu wirklich einschneidenden und wirksamen Maßnahmen nicht mehr fähig und bereit ist. Gleichzeitig werden diejenigen, die im Besitz der Macht sind, diese bis zum unumkehrbaren Ende mit allen Mitteln zu halten suchen. Das Ende, das den greisenhaft und feige gewordenen Gesellschaften des freien Westens droht, wäre dann vielleicht, wie im T.S. Eliots Gedicht »The Hollow Man«, vollkommen unheroisch. So endet die Welt, nicht mit einem Knall, mit Gewimmer. Finis Germaniae, der Untergang des Abendlandes, das Ende des weißen Mannes. Europa hätte aufgehört, Geschichte zu schreiben, was noch folgt, ist dann nicht mehr der Rede wert. Der Linkskapitalismus hätte gesiegt. Der Linke ist link, der Bürger ist feige. Das sind Konstanten, mit denen der Rechte zu rechnen hat. Die Stärke der Linken ist nicht die Wahrheit, sondern ihr Weihnachtsmannprogramm. Sie versprechen alles, halten wenig, und das von ihnen Verkündete trifft im Regelfall in gänzliche Umkehrung ein. So betrachtet lassen sich linke Prophezeiungen durchaus mit Gewinn studieren. Verwundern kann das nicht, ist doch der Kern aller Linkheit die Lüge in allen Formen und Schattierungen. Der Bürger hingegen lügt aus Bequemlichkeit und Berechnung. Der persönliche Vorteil steht im Zentrum. Eine eigene Ideologie hat er nicht. Er richtet sich nach dem jeweils stärkeren Pol aus. Die Mentalität des Bürgers ist ökonomisch bestimmt. Er strebt nach Erfolg, nach Geld, nach gesellschaftlicher Anerkennung. Freiheit, Wagnis, Wahrheit bleiben dagegen sekundär. Um seine persönlichen Ziele zu erreichen, kann der Bürger durchaus Ellenbogen einsetzen, aber wenn der Bürger kämpft, dann ausschließlich, um die Karriereleiter hinaufzufallen und nicht, um seine Existenz aufs Spiel zu setzen. Wer Geld, Einfluss und mediale Beachtung genießt, findet auch die Bewunderung des Bürgers. Da der Rechte das alles nicht besitzt, im Gegensatz zur etablierten Linken, ist der Rechte für den Bürger nur ein Paria, ganz im Gegensatz zum gefeierten linken Revoluzzer, den er beklatscht und als bürgerlichen Politiker mit Auszeichnungen behängt. Bürgerliche Parteien sind bürgerlich, das heißt vorrangig Wirtschaftsparteien. Da die Ökonomie aber, um eine Formel Heideggers anzuwenden, nicht denkt, sind diese Parteien inhaltlich vollkommen leer. Es handelt sich um Vakuumparteien. Da diese Parteien selbst ohne Inhalt sind, saugen sie die gerade herrschenden, heute linken, Auffassungen ebenso schamlos wie selbstverständlich in sich auf. Das Spiel ist bis zum Erbrechen immer dasselbe. Nachdem sich eine von links kommende Auffassung etabliert hat, wird sie von den bürgerlichen Parteien übernommen, mitunter sogar betont nassforsch, um Modernität oder gar Zivilcourage zu suggerieren. Diese Parteien sind opportunistisch aus Prinzip und ausschließlich am Machterhalt interessiert. Der tradierte Konservatismus spielt bei ihnen keine Rolle mehr. Konservative Repliken werden allenfalls bei Bedarf angeboten, um einige ahnungslose Wähler vom rechten Rand einzufangen. Der Konservatismus der bürgerlichen Parteien hat sich spätestens seit der 68er Kulturrevolution weitgehend aufgelöst. Der ewige Linke ist der natürliche Feind des ewigen Rechten. Der ewige Bürger ist es von Fall zu Fall. Heute ist er Feind. Was er morgen sein wird, ist ungewiss. Wenn das Modell links unübersehbar dem Abgrund zudriftet, könnte der Bürger die Seiten wechseln. Neben der Linken und dem Bürgertum muss man in zunehmendem Maße noch eine dritte Größe einkalkulieren, den Islam. Es gibt eine einfache Formel, die das Verhältnis des Rechten zum Islam ausdrückt. Außenpolitisch wird er als Verbündeter empfunden, was nicht bedeutet, dass man für korrupte arabische Politiker Sympathie empfinden muss, innenpolitisch als Gegner. Die bundesdeutsche bzw. westliche Politik agiert genau umgekehrt. Dass der Islam innenpolitisch als Gegner eingestuft wird, darf nicht überraschen. Schließlich konvertieren nicht Millionen Deutsche aus eigenem Entschluss zum Islam, sondern Millionen Fremde bringen den Islam in das Land. Das bedeutet Parallelgesellschaften, Spannungen, Terrorismusgefahr und nicht zuletzt die Verdrängung der alteingesessenen Population mitsamt ihrer Kultur durch eine reproduktionsfreudigere Fremdländische. Außenpolitisch hingegen hat der Rechte Respekt vor der anderen Kultur und Verständnis für den Kampf der islamischen Völker gegen den US-Hegemon und dessen nivellierenden Way of Life. Es gibt in der islamischen Welt ein großes Bedauern über unsere Art zu leben, die bis zur Verachtung reicht, beklagt die Grünpolitikerin Antje Vollmer. Diese Auffassung teilt der Rechte, denn bei dem, was gegenwärtig als westliche Werte angepriesen wird, handelt es sich vornehmlich um die Fäulnisausdünstungen des Linkskapitalismus. Während des Zweiten Weltkrieges sympathisierten viele islamische Völker mit dem Nationalsozialismus. Für Thomas Mann stellte der Nationalsozialismus eine Art Hinterhaustreppen-Islam dar. Umgekehrt wird heute der Islam, genauer der Islamismus, häufig als Islamfaschismus bezeichnet. Zweifelsohne, es gibt rechte Werte im Islam und umgekehrt. Trotzdem sollte vor jeder Gleichsetzung von Rechts und Islam gewarnt werden. Bilderfeindlichkeit, Buchstabengläubigkeit, imperiales Sendungsbewusstsein, lineares Zeitempfinden, diese entscheidenden Merkmale des Islams sind keine rechten Werte, sondern verweisen in eine andere Richtung, nach links. Ist soweit das Feld von Freund und Feind, von Möglichkeiten und Hindernissen umrissen, stellt sich nun die Frage, welche Strategien die Rechte entwickeln könnte, um aus dem ihr aufgezwungenen Ghetto-Dasein auszubrechen und dorthin zu gelangen, wo sie eigentlich hingehört, in die Mitte des Volkes. Hier seien einige Wegmarken genannt. Provokation. Erstens, der Rechte besitzt nichts. Er hat weder Geld, noch einen Platz in den Medien, in der Wirtschaft, in den Gewerkschaften oder sonst wo, wo sich die Macht befindet. Aber eines bleibt ihm gerade deshalb, die Macht der Provokation. Zweitens, Provokation ist nicht Selbstzweck. Ihr Zweck heißt Gegenöffentlichkeit. Der Rechte wird totgeschwiegen oder verleumdet. Daran wird sich auch in absehbarer Zukunft nichts ändern. Es ist ein Kennzeichen von Einzelpersonen und Gruppierungen, auf die eingeprügelt und mit dem Finger gezeigt wird, dass sie eine Katakombenmentalität entwickeln. Nur, Rechte in Hinterzimmern nützen nichts. Sie müssen eine Gegenöffentlichkeit schaffen. Das heißt, durch provokative Aktionen den Bürger, der rechte Alternativen allenfalls extrem verzerrt kennt, auf sich neugierig zu machen und emotionale Barrieren abzubauen. Drittens, eine wirksame Provokation ist immer auch ein optisches Ereignis. Sie ist eine sichtbare Regelverletzung, die sofort ins Auge sticht. Sie muss überraschen, darf dabei aber keineswegs nur negative Empfindungen auslösen. Irritation, Faszination, Neugierde müssen sich ineinander vermengen. Viertens, Provokation heißt Tabuverletzung. Wer erfolgreich provozieren will, muss den Gegner kennen, um auf dessen Achillesferse zielen zu können. Eine gute Provokation darf nicht den Erwartungen oder gar den heimlichen Wünschen des Gegners entsprechen, sondern muss ihn überraschen und verblüffen. Schubladen dürfen nicht bedient werden. Provokation muss, wenn sie der Auftakt zur Umwälzung sein will, als Baustein innerhalb einer Strategie ihren Platz haben. Sie ist oft das einzige Mittel der Schwachen. Wer über Machtmittel verfügt, drückt, was er möchte, einfach durch, erzählt, was er möchte, einfach auf allen Kanälen. Wer keine Macht hat, bereitet sich lang und gründlich vor, studiert Reflexschemata des Medienzeitalters und erzwingt durch einen Coup öffentliche Wahrnehmung. Fünftens, eine erfolgreiche Provokation trifft den Nerv der Zeit. Alle nostalgischen Relikte sind unbrauchbar. Eine Rechte, die nur nostalgisch agiert, ist ein Vergreisungsprodukt. Anders als der Linke oder Wirtschaftsliberale ist der Rechte zwar nicht nur Zeitgeist, sondern wurzelt in der Überzeit. Doch wenn er wirken will, dann muss er das Überzeitliche mit dem Zeitlichen verschmelzen und bei Bedarf die Spitze der Modernität bilden. Sechstens, Provokation ja, Gewalt nein. Gewalt von rechts ist genau das, worauf der Gegner lauert. Sie bietet ihm das beste Argument für den in Permanenz ausgerufenen Kampf gegen rechts. Der Rechte bedarf auch aufgrund seines ungeheuren Provokationspotenzials absolut keiner Gewalt. Gewalt und Pöbeleien sollte er getrost dem Wachhund des Linkskapitalismus überlassen, der Antifa. Siebtens. Rechte sollten in der Öffentlichkeit als Rechte erkennbar sein. Das ist ein Teil der Provokation. Auch hier gilt, der Erwartungshaltung des Gegners darf grundsätzlich nicht entsprochen werden. Der medialen Inszenierung des Rechten als tump und brutal gilt es entschieden entgegenzutreten. Diese Klamottenkiste darf geschlossen bleiben. Das Erscheinungsbild der Rechten sollte in einer Welt der Formauflösung zwar Form demonstrieren, aber dergestalt, dass die Menschen sich davon positiv angesprochen fühlen, und zwar selbst dann, wenn sie es nicht wollen. Diese psychische Erkenntnis, dass der erste Eindruck der entscheidende ist, muss berücksichtigt werden. Ebenso der Erfahrungswert, dass sich jede Revolution, jede Kulturrevolution auch im Erscheinungsbild des Menschen widerspiegelt. Nicht zuletzt gilt es die Form der 68er, nämlich die Formlosigkeit mitsamt ihrer Kreation des hässlichen Deutschen, zu überwinden. Achtens. Provokationen sprechen natürlich nicht jedermann an. Der brave Bürger fühlt sich davon abgeschreckt. Er duldet nur Pseudoprovokationen von links mit Fun-Faktor. Aber keine echten Provokationen von rechts, die einen Tabubruch beinhalten. Das ist jedoch unwesentlich. Provokationen sollen im Zeitalter einer totalen Gleichschaltung zunächst einmal diejenigen ansprechen, die noch genügend Widerständigkeit in sich verspüren, und natürlich die Jugend. Schließlich wird diese die Hauptfolgekosten für 1968 zu tragen haben. Bei aller Provokation darf der Rechte nie vergessen. In der BRD herrscht politische Justiz. Wir leben in einem Gesinnungsstaat. Die Verfolgung rechter Verbrecher ist scharf. Die Verfolgungsbereitschaft bei Übergriffen gegen rechts ist lasch bis nicht existent. Während sogenannte rechte Straftaten im medialen Fokus stehen, werden letztere totgeschwiegen. Auch das ist mit ein Resultat von 1968. Mut zum Bekenntnis. Rechts statt konservativ. Erstens, der Rechte sollte sich nicht hinter einer Biedermann-Maske verstecken. Die Biedermann-Strategie meidet die Provokation, meidet die Straße, meidet die Auseinandersetzung. Sie erscheint bequem und möchte den linken Gesinnungswächtern signalisieren, wir sind gar nicht so schlimm. Nur die Feigheit der Biedermänner wird nicht belohnt. Auch sie werden entweder totgeschwiegen oder verleumdet. Darüber hinaus verzichten sie auf das einzige Kapital, das der Rechten ausreichend zur Verfügung steht, auf ihr Provokationspotenzial. Rechte sollten nicht auf harmlos mimen, sondern sich dazu bekennen, wahrhaftig und damit unerträglich zu sein. Zweitens, aus ähnlichen Gründen sollte sich der Rechte auch nicht hinter dem Wort konservativ verstecken. Konservativ heißt heute Feigheit vor dem Feinde. Konservativ wird heute verstanden als das Gegenteil von Jugendlichkeit, Verwegenheit, Esprit, Tatbereitschaft. Konservativ ist gleich verspießert. Außerdem, was soll denn von der heutigen Lebensweise überhaupt noch konserviert, also bewahrt werden? Die Homo-Ehe? Multikulti? Die Frauenbeauftragten? Der Gesinnungsstaat? Der Formverfall? Die Dekadenz? Die demografische Katastrophe? Die Orwell-Sprache? Die kulturelle Selbstaufgabe? Das Unterschichtenfernsehen? Die Angst vor der Wirklichkeit? Die ideologische Verquastheiten? Die Quotendiktatur? Die ebenso monströse wie aggressiv heimatfeindliche Nachkriegsarchitektur? Das Regietheater? Das Denglisch? Der Unterleibsliberalismus? Gender Mainstreaming? Der Nationalmasochismus? Das windschiefe Geschichtsbild? Oder gar der Kampf gegen Rechts? Tradierte, konservative Werte führen in dieser Gesellschaft längst eine Randexistenz. Daher gibt es für die Rechte in unserer Gesellschaft nur wenig zu konservieren, aber viel zu verändern. Auch wenn heute rechts, dank links, einen negativen Klang hat und für viele nur noch als Vokabel für Mord und Totschlag gilt, so ändert das nichts daran, dass das Wort, in dem Recht, richtig und Gerechtigkeit stecken, von seinem Ursprung her überaus positiv besetzt ist. Ganz im Gegensatz zum linkischen und gelinktem Links. Selbst wenn das Bekenntnis »Ich bin rechts« in der BRD Feindschaft, Ausgrenzung und gewolltes Missverstehen auslöst, der Rechte muss hinter dieser Bezeichnung stehen, auch wenn es sich mit dem Wort konservativ entschieden kommoder leben lässt. Die Selbstverortung konservativ umgeht letztlich die Auseinandersetzung mit der Linken und wird von dieser als das wahrgenommen, was sie ist, als ein Euphemismus, der von der Kapitulation vor der Diskurshoheit der allmächtigen Linken kündet. Darüber hinaus ist das Wort bereits von den bürgerlichen Parteien besetzt bzw. missbraucht worden. Immer wenn diese es als wahltaktischen Gründen für notwendig erachten, betonen sie ihr konservatives Element. Doch dieser Konservatismus bewirkt schon lange nichts mehr. So war das Resultat der als konservativ ausgerufenen geistig-moralischen Wende der Regierung Kohl im Jahre 1982 weniger als nichts. Am Ende der Ära Kohl stand das Land weiter links als an dessen Beginn. Sie besiegelte nur die geistig-moralische Herrschaft der 68er. Konservativ ist zuvörderst ein seelisches Beruhigungsmittel und ein politisches Placebo. Aber die anwachsenden Probleme der Zukunft verlangen ein klares Bekenntnis und das lässt sich nicht mit einer Bezeichnung erzielen, die in der politischen Arena in erster Linie zur Beruhigung und für den Dummenfang benutzt wird. Allein das Gesetz der Symmetrie verlangt, dass es nicht nur eine Linke, sondern auch eine Rechte gibt. Darüber hinaus steckt in dem Wort rechts, selbst in seiner heutigen negativen Aufladung, weit mehr Kraft als in dem Wort konservativ. Rechts sorgt für Beunruhigung, konservativ aber nur für ein freundliches Gähnen. Drittens, darüber hinaus beinhaltet die Selbstbezeichnung des Rechten als konservativ indirekt eine Aufwertung der Linken. Wer sich als konservativ bezeichnet, erscheint unweigerlich etabliert. Dadurch erhält der Linke als der Nicht-Konservative automatisch die Aura des Unangepassten und Wagemutigen. Tatsächlich stehen ihm diese Attribute angesichts der Totaletabliertheit linker Lebensmodelle nicht zu, im Gegensatz zum Rechten. Selbstbewusstsein und Solidarität. Erstens, was der Rechte benötigt und sich nur selbst verleihen kann, ist Selbstbewusstsein. Er muss sich zu dem bekennen, was er ist. Er darf sich nicht hinter dem Wort konservativ oder einer Biedermeier-Maske verstecken. Auch und gerade in einer Welt voller Gegner muss er sich vor allem in einem üben, im aufrechten Gang. Zweitens, dieses Selbstbewusstsein muss der Rechte auch in der Öffentlichkeit zeigen. Nie sollte er gegenüber einem Vertreter des linken Establishments eine Büßerpose einnehmen, Nie sollte er die Verlogenheit, die aufgeblasene Selbstgerechtigkeit dieser Leute hinnehmen. Der Rechte sollte nicht zuletzt aus seinem Rechtsein Selbstachtung schöpfen. Schließlich bedeutet Rechtsein Mut und Opferbereitschaft, während Linkssein nichts kostet und nur Vorteile bietet. Drittens, Rechte sollten sich, wenn irgend möglich, nicht gegenseitig ausgrenzen. Das tat die Linke auch nie. Auf wie viel Verständnis und Wohlwollen stieß zum Beispiel bei der bundesdeutschen Linksschikaria selbst die terroristische RAF? Da gab es mehr Stille oder offene Bewunderung als klare Grenzziehung. Rechte, die in Permanenz vom braunen Sumpf sprechen, von dem es sich fernzuhalten gelte, betreiben Biedermann-Strategie. Der Ausgrenzungs- und Abgrenzungsvirus dient vor allem dem Gegner. Damit sollen sich die Rechten gegenseitig zerfleischen. Die Oberausgrenzer dürfen aber keinesfalls mit einer Belohnung rechnen. Auch die Biedermänner bleiben Brandstifter. Zu Recht betonte Günther Maschke, ich lehne es ab, mich innerhalb der Rechten von irgendwelchen Leuten öffentlich zu distanzieren. Den Luxus können wir uns gar nicht leisten. Sicher, es gibt einen rechten Narrensaum und den muss man nicht unbedingt lieben. Ausgrenzungen jedoch, gar nach den Empfehlungen des Verfassungsschutzes, sollten möglichst vermieden werden. Solidarität zeigen ist schließlich auch ein Teil des Selbstbewusstseins. Viertens, zum Selbstbewusstsein gehört auch, dass man bei Titulierungen wie Faschist, Rassist oder Nazi nicht erschrickt. Bernhard Wilms äußerte einmal, wer bei dem Vorwurf Faschist noch zusammenzuckt, ist schlimmer als ein Feigling, der ist ein Verräter. Man muss diese Schimpfworte uminstrumentalisieren und als Ritterschlag annehmen. Was bezeichnen sie letztlich? In erster Linie, dass jemand den Mut genug hat, sich der eingeforderten Gleichschaltung entgegenzustellen. Deshalb tausendmal lieber Faschist sein als Opportunist oder lebensfeindlicher linker Dogmatiker. Vergangenheitsbewältigung. Erstens, zum Selbstbewusstsein gehört auch ein sachlicher Umgang mit dem Nationalsozialismus. Besonders jene Rechte, die sich gerne Konservative nennen, fallen mit Vorliebe in den allgemeinen Chor einer absoluten Verdammnis des Dritten Reiches mit ein. Dem kann nur entgegengehalten werden, differenzieren tut Not. Rechte tun sich nichts Gutes damit, wenn auch sie den Nationalsozialismus bereitwillig als das Böse schlechthin verdammen, während umgekehrt die Linke den Kommunismus, der mehr Menschenleben kostete, der entschieden totalitärer war, der die größeren Sklavenheere besaß und unendlich mehr an großer Kultur zerstörte, euphemistisch als das pervertierte Gute deklariert. Unbedingte Verdammung des Nationalsozialismus ist weder klug, bleibt auch so allemal der schwarze Peter beim Rechten hängen, noch entspricht es der historischen Wahrheit. Darüber hinaus sollte eines nicht ganz außer Acht gelassen werden. So rabenschwarz wie in der BRD, in Israel oder den USA wird der Nationalsozialismus keineswegs überall gesehen. In der arabischen Welt, in Mittel- und Südamerika, in Indien, selbst in Teilen Europas wird er mitunter anders bewertet. Absolute Verdammung heißt absolute Siegerwertung. Zweitens, gleichwohl, die Schlachten des Zweiten Weltkrieges sind ein für alle Mal geschlagen. Wir leben heute und unsere Kinder und Kindeskinder werden morgen und nicht gestern leben. Es ist eine große Gefahr für die Rechte, sich von der Übermacht der Vergangenheit, worunter keineswegs nur die nationalsozialistische zu verstehen ist, überwältigen zu lassen. Nostalgie nützt aber niemandem etwas. Die Rechte muss im Heute ankommen. In der Vergangenheit war sie auch nur deshalb machtvoll, weil sie fest in der damaligen Gegenwart verankert war. Da der Rechte im Gegensatz zum lebensfernen linken Theoretiker weit mehr lebendiger Beobachter ist, müsse die Gegenwart eigentlich ihm gehören. Drittens, lassen sich also Zahlen bezüglich nationalsozialistischer Verbrechen nach unten korrigieren? Gut, wenn nicht, dann nicht. Es ist nicht Hauptaufgabe der Rechten, sich zu entschuldigen oder zu verteidigen. Wer sich verteidigt, klagt sich an. Zum Blick nach vorn gehört die Angriffsfreude, nicht die Verteidigung. Ist es der Rechten noch nicht aufgefallen, dass sich kaum ein Linker für den Gulag entschuldigt? Hat sie noch nicht bemerkt, dass kein 68er sagt, in jungen Jahren habe ich die Massenmörder Lenin, Stalin und Mao verehrt, dafür möchte ich mich jetzt aufrichtig entschuldigen. Nicht einmal dazu reicht es, den eisernen Vorhang, die Mauern mitten durch Berlin, Deutschland und Europa, die habe ich einfach ausgeblendet. Für die Linke gibt es eigentlich keine eigenen Verbrechen. Für Verbrechen sind die anderen zuständig. Auch wenn die Verlogenheit der Linken für die Rechte kein Vorbild sein sollte, eine rechte Zukunft gibt es nur, wenn der Blick nach vorn gerichtet ist. Dort liegen die Hauptprobleme, nicht in der Vergangenheit. Daher kein Verteidigen, kein Jonglieren mit Opferzahlen, sondern vorwärts in die Zukunft. Zeichen setzen. Erstens, Deutschland leidet unter Symbolverlust. Die heutige Rechte auch. Symbole sind keine Äußerlichkeiten, sondern wirken auf das Innere des Menschen. Lenin äußerte, zu einer Revolution benötige man vor allem zwei Dinge. Zum ersten Organisation, Organisation und noch einmal Organisation und zum zweiten eine zündende Idee. Für die Rechte ist die zündende Idee nicht zuletzt das Symbol. Erst Symbole schaffen Lebens- und Wertegemeinschaften. Jede überzeitliche Macht beruht auf der Macht der Symbole. Kein Papst, kein Kaiser, kein Herrscherhaus kam und kommt ohne sie aus. Auch eine Revolution bedarf der Symbole. Gerade für die Rechte sind Symbole überlebenswichtig. Aber es müssen Symbole sein, die sowohl Wurzeln haben, als auch ein Signal der Zukunft sind. Zweitens, der Rechte muss sich auch selbst als ein sichtbares Zeichen begreifen, als ein Symbol des Widerstandes. Dazu muss er sich in den Brennpunkten der Öffentlichkeit bewegen. Das Motto ist einfach, um gesehen zu werden, muss man sich zeigen. Drittens, die Präsenz erfolgt nach Öffentlichkeitswirksamkeit. Allerdings sind solche Orte zu meiden, die herrschenden Erwartungshaltungen bzw. Hoffnungen entgegenkommen würden. Erfolge sind selbst heute noch in erster Linie über die Straße zu erzielen. Eine Rechte, die sich in das Hinterzimmer zurückzieht oder sich in Kaminplaudereien erschöpft, bekehrt nur sich selbst. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Der Inhalt aller politischen Auftritte sollte vorrangig einer Sache dienen, das Produkt rechts publik zu machen. Es sind Wespenstiche gegen das Totschweigen. Viertens, wird der Rechte nicht totgeschwiegen, dann wird er verleumdet. Daher gilt, Klischees sind grundsätzlich zu konterkarieren. Diese Wespenstiche müssen von Leuten durchgeführt werden, die keine Vorurteile bestätigen. Fünftens, für derartige Aktionen würden Gruppen von 10 bis 12 jungen Leuten reichen. Sie sind groß genug, um sich bemerkbar zu machen, klein genug, um beweglich zu bleiben. Sie sollten als eine Art lebendes Logo auftreten, sich kurz in den Blickpunkt bringen und rasch wieder abziehen. Man ist ebenso schnell da, wie man fort ist und setzt gerade so eine Signalwirkung, eine blitzartige optische Provokation. Sechstens, natürlich sollte noch woanders Präsenz gezeigt werden. Überall dort, wo der herrschende Zeitgeist konzentriert ist, also vor Sendeanstalten, Werbeagenturen, Zeitungsverlagen. Wenn gegen rechts gehetzt wird, sollten Rechte als Antwort sofort Mahnwache halten. Die großen Werbeagenturen, welche die kulturelle Selbstaufgabe fördern und stattdessen den Esperanto-Menschen propagieren, sollten ebenso wie Musiksender, die explizit deutsche Musik meiden und allein dem großen Bruder dienen, nicht vergessen werden. Auch wenn die linken Meinungsmacher derartige Aktionen verschweigen, vergessen werden diese, stets zu wiederholenden Auftritte, nicht. Und das ist in diesem Fall vielleicht noch entscheidender. Siebtens, Kampagnen über vermeintliche rechte Gewalt sollte sofort mit einer Veröffentlichung der aktuellen Polizeistatistik beantwortet werden, sei es im Netz oder über Flugblätter. Die Flugblätter sollten selbstverständlich auch vor den Toren derer verteilt werden, die diese gezielten Fehlinformationen verbreiten. Generell sollten Interessensgemeinschaften gegen Medienmanipulation aktiv werden. Achtens, der Ruf der Medien als objektive Wahrheits- und Realitätsvermittler schwindet. Zu ähnlich haben die Vorgaben der politischen Korrektheit die propagierte Meinungsvielfalt gemacht. Zu genormt sind ihre Verlautbarungen bei strittigen Themen. Zu sehr klaffen in einigen Bereichen mittlerweile mediale Wirklichkeit und wirkliche Wirklichkeit auseinander. Dieser Prozess berechtigt wachsende Misstrauens muss mit allen Mitteln unterstützt werden. Es muss langsam, aber sicher durchsickern, die Wahrheit müssen wir uns in zentralen Bereichen mittlerweile selbst suchen. Sie wird uns gerade von denen, die uns medial dauerbrieseln, eben nicht serviert. Neuntens. Eines muss immer deutlicher werden. In dieser Gesellschaft gibt es zum Etablierten, neben dem Islamismus, nur eine wirkliche Alternative, rechts zu sein. Die ganze aufsässige linke Jugendkultur ist abgestanden und nicht zuletzt ein Warenprodukt der Kulturindustrie. Rechts hingegen bedeutet Protest und Provokation. Damit ist zugleich die totale Ausgrenzung des rechten Spektrums als große Chance zu begreifen. Die Ausgrenzung durch die Etablierten ist das Gütesiegel für das echte und wahrhaft andere. Der Magnet für alle Unangepassten, Unzufriedenen und nicht zuletzt für die Jugend, die bereits heute Überdruss am verordneten Linksein zeigt. Politisch korrekt zu sein widerspricht naturgemäß dem jugendlichen Verlangen nach Aufsässigkeit. Unabhängige Jugendkultur drängt heute zwangsläufig nach rechts. Zehntens, das Netz gewinnt an Macht. Es könnte zum Leitmedium des 21. Jahrhunderts werden. Gleichzeitig unterscheidet es sich deutlich von den bisherigen Medien wie Fernsehen, Rundfunk und den Printmedien. Die Zugangskosten sind geringer und Chefredakteure, Bundesprüfstellen, Rundfunkräte bestimmen hier nicht oder kaum das Programm. Stattdessen kann jeder Programmdirektor werden. Gerade Rechten, die sonst vom medialen Mitspracherecht weitgehend ausgeschlossen bleiben, öffnet sich hier mit dem neuen Leitmedium ein Forum. Hier hat die Rechte die Möglichkeit, zur Avantgarde zu werden. Sie sollte sie nutzen und sich nicht vom überquellenden Netzmüll abschrecken lassen. Dass sich mit dem Netz Politik machen lässt, beweist nicht zuletzt die dortige massenhafte positive Aufnahme von Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab«. Populistisch und über den Tag hinaus. Erstens, Populismus ist legitim. Schließlich ist der Rechte der Einzige, der die Interessen des Volkes, genauer seines Volkes, vertritt. Für alle anderen gibt es nur noch eine austauschbare, entortete Esperanto-Bevölkerung. Allerdings sind die Gefahren, die im Populismus stecken, zu beachten. Zu leicht lässt er sich vom schnellen Erfolg blenden. Erfolgreiche Schnellanläufe, die dann aber ebenso schnell wieder abstürzen, sind nur rufschädigend. Der Erfolg der Rechten muss auf mehr beruhen, als nur auf einer momentanen Stimmung. Er muss die Herzen der Menschen als Fundament gewinnen. Zweitens, Fehler sind dazu da, dass man aus ihnen lernt. Warum scheiterte zum Beispiel die Anfang der 90er Jahre ausgerufene Neue Rechte so schnell? Ihre Stärke bestand zunächst ausschließlich in der Schwäche des Gegners. Die Linke stand noch unter Schock. Der wissenschaftliche Sozialismus war ihr im Wendejahr endgültig abhanden gekommen. Doch der Schock währte nicht lange. Schon bald erholte sie sich und stürzte sich mit heißer Inbrunst auf den Kampf gegen rechts. Die roten Revoluzzer von gestern wandelten sich zu den Gouvernanten der Republik und nutzen seitdem in dieser neuen Rolle alle Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Die Neue Rechte hingegen war weitgehend eine Kopfgeburt. Wenig vernetzt, besaß sie kaum medialen Einfluss und ihre Personaldecke blieb spärlich. Ihr an Antonio Gramsci geschulter Anspruch, den vorpolitischen Raum zu besetzen und eine kulturelle Hegemonie zu errichten, war daher überzogen. Ihr Zeitplan zur Einflussnahme war viel zu kurz angesetzt und vor allem, sie wollte zwar eine Kulturrevolution auslösen, war sich aber zu fein für das Revolutionshandwerk. Statt Angriffslust zeigte sie praktische Unentschlossenheit und mangelnde Spontanität. Doch allein von Clubsesseln aus ist keine Revolution zu machen. Drittens, mittlerweile ist es um die Einflussmöglichkeiten einer neuen Rechten besser bestellt. Der demografische Wandel hat selbst bei dem einen oder anderen Gutmenschen, besonders wenn er Kinder hat, die Einsicht befördert, dass Multikulti nicht nur lustig ist und dass Ausländer nicht zwangsläufig die besseren Menschen sind. Auch im vorpolitischen Raum sind Änderungen eingetreten. Die Zahl der Vortragsveranstaltungen, Zeitschriften und Seminare hat sich tendenziell erhöht. Die Vernetzung ist verbessert worden und vor allem die Rechte hat sich als einziges politisches Spektrum verjüngt. Damit verbunden ist der Einbruch der Rechten in die Jugendkultur. Die von Staat und Kapital geförderte linke Jugendkultur ist nicht mehr die einzige geblieben. Und diese Erkenntnis der alten neuen Rechten war richtig. Es geht nie nur um Politik. Es geht um das Vorfeld, um Kultur und es geht auch um mehr als nur das Denken. Es geht um das Empfinden der Menschen, das allgemeine Lebensgefühl, das gesellschaftliche Klima. Es geht daher weniger um eine Partei, als vielmehr um eine Bewegung. Als die 68er ihren Siegesmarsch antraten, besaßen sie keine Partei und waren weder im Bundestag noch in irgendeinem Landtag vertreten. Aber sie waren Teil einer Kulturrevolution. Sie packten damit die Jugend und führten diese, nicht wie angekündigt, in den Sozialismus, dafür in eine vollkommen entortete und durchkapitalisierte Welt. Die Rechte muss mit einer kulturellen Gegenrevolution die Menschen daraus wieder befreien, ihnen erneut Wurzeln geben und sie zurück zu sich selbst führen. Die nächste Kulturrevolution wird recht sein. Oder sie wird gar nicht sein. Viertens, die nächste Krise kommt bestimmt. Darauf muss der Rechte vorbereitet sein. Er muss dann über geeignete Strukturen und Vernetzungen verfügen. Allein schon deshalb, weil es dann auf ihn ankommt. Außerdem erhalten alle zukünftigen Krisen zumindest etwas Positives. Dem Rechten wird man als einzigen nicht dafür verantwortlich machen können. Der Ausgegrenzte trägt nicht die Schuld der Etablierten. Die kommenden Krisen berücksichtigen heißt, die angestrebte politisch-gesellschaftlich-kulturelle Einflussnahme und Umgestaltung ist über einen längeren Zeitraum zu planen. Gerade die längerfristige Planung muss eine Stärke der Rechten werden. Allein, weil es die anderen nicht oder kaum tun. Wer die Zukunft gewinnen will, darf nicht nur bis zur nächsten Wahl denken. Fünftens, die Linke war nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sie offensiv und solidarisch war. Bei allen Differenzen wusste sie immer wieder, wann sie zusammenstehen musste. Offensiv und solidarisch zugleich müssen auch die Rechten werden, wenn sie Erfolg haben wollen. Dazu tut Überwindung Not, schätzt der Rechte doch stärker das Besondere als das Kollektiv. Sechstens, der Rechte muss verstärkt mit Rechten jenseits der eigenen Ländergrenzen zusammenarbeiten. Eine vernetzte europäische Rechte könnte zum Beispiel Kampagnen koordinieren, die EU-Missstände aufdecken und thematisieren. Anders als die Linke strebt die Rechte zwar kein Internationalismus an, aber die Rechte vereint auch, weltweit, gerade das, was sie trennt. Denn dadurch, dass alle ihre nationale Eigenheit und folgliche Substanz bewahren wollen, wollen sie auch etwas Gemeinsames. Das können sie vereint jedoch besser als getrennt. Der Moloch-Linkskapitalismus mit seinem die Weltvielfalt leugnenden egalitären Todesvirus schließlich der Feind aller. Die Zukunft wird recht sein, oder sie wird nicht sein. Um eine Zukunft zu ermöglichen, die es wert ist, in ihr zu leben, ist es notwendig, dass die Kriminalisierung des natürlichen Selbsterhaltungstriebes der Europäer und insbesondere der Deutschen durch den von links installierten moralisierenden Selbstmordkult überwunden wird. Sollte klar sein, dass das, was gegenwärtig als Moral, Emanzipation oder Fortschritt auf allen Kanälen propagiert wird, nicht das ist, wofür es sich ausgibt, sondern es sich vor allem um eines handelt, um einen Zivilisationsbruch. Die heute in Permanenz deklarierten westlichen Werte hätten die Europäer, als sie noch in ihren Sternstunden standen und Menschheitsgeschichte schrieben, mit Entsetzen und Abscheu erfüllt. Im Gegensatz zur komfortablen Wohlstandsrevolution von 1968 wird der rechte Gegenschlag, vorausgesetzt die Kräfte reichen dafür noch, aus Not und Notwendigkeit heraus geboren werden und nicht aus Überfluss und Langeweile. Im Leben ist im Grunde genommen nie etwas nur neutral. Die Dinge oder Ideen sind wahr oder unwahr, schön oder hässlich, rechts oder links. Das Leben verlangt nach einem Bekenntnis. Auch die laue Mitte ist nie nur Mitte, sondern richtet sich stets nach den stärkeren Bataillonen aus. Die Künste, die Literatur, die Mode, die Symbole, die Zeichen, nichts von alledem entzieht sich der Deutung, die eine bestimmte Weltanschauung zu geben vermag, vermerkte Alain de Benoist. Und Oswald Spengler schrieb, der Wille zur Mitte ist der greisenhafte Wunsch nach Ruhe um jeden Preis, nach Verschweizerung der Nation, nach geschichtlicher Abdankung, mit der man sich einbildet, den Schlägen der Geschichte entronnen zu sein. Völker sind Gedanken Gottes, war die Glaubensgewissheit von Johann Gottfried Herder. Der Deutsche von heute vergisst in feiger Unterwerfungslust und blöder Selbstaufgabe, dass auch er ein Teil dieser göttlichen Vielfalt ist. Bereits Hölderlin klagt über sein geliebtes Vaterland. Du Land des hohen, ernsteren Genius, du Land der Liebe, bin ich der deine schon. Oft zürnt ich weinend, dass du immer, blöde, die eigene Seele leugnest. Dem Gottesgedanken Deutschland sprach Thomas Mann einst eine hohe und ernste Bedeutung zu. Um die eigene Bedeutung zu erfassen, forderte Mann die genaue Erkenntnis des eigenen. Verinnerlichung, tiefe Einkehr und nationale Selbsterforschung ist das, was Not tut. Dass Deutschland sich selbst verstehe, um sich selbst treu bleiben und zwischen Ost und West seinen eigentümlichen Weg finden zu können, den Weg der Rettung für die abendländische Kultur vor dem Chaos, das hereinbricht, wenn Deutschland versagt, das ist heute Weltnotwendigkeit. Deutschland scheint versagt zu haben, doch sein Lebensfunke ist noch nicht erloschen. Das ist zumindest die Hoffnung der Rechten. Die Krise, die kommen wird, schon weil sie kommen muss, hält auch die Möglichkeit bereit, dass sich aufrührerische, rechte Gedanken wie im Funkenflug verbreiten. Denn schließlich, nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Damit steigt aber auch die Hoffnung, dass aus der BRD doch noch einmal Deutschland wird. Denn wer Deutschland liebt, kann die BRD eigentlich nicht mögen. Dieses Ziel jedoch verlangt Menschen, die rechts sind. Nicht nur ein bisschen rechts, nicht heimlich rechts, sondern ganz. Mit Leib und Seele rechts.